Echo! Die Welt ist ein Schiff und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, feier! Maria von Wittelsbach, Elisabeth Schwester, Königin von Neapel, verrückt geworden. König Ludwig von Bayern, Elisabeth Cousin, dem Wahnsinn verfallen und ertrunken. Die Herzogin von Alençon, Elisabeth Schwester, vom Feuer erfasst und verbrannt. Asche! Was ist das hier? Ein Löwenhaus! Ihr sicherte Schiff, Majestät! Sagen Sie mich nicht! Es ist doch Ihr Albtraum! Wo ist die Kaiserin? Elisabeth! Meine Elisabeth! Meine Elisabeth! Sie gehört mir! Sie liebt mich! Schluss mit dem Unsinn! Es ist doch Ihr Albtraum! Ich gab ihr mein Leben! Ärmseliges Geschenk! Halt und ich Sicherheit! Ich gebe dir die Freiheit! Und Glanz! Ich erlöse sie wieder mit diesen Pfeilen. Mörder! Hey, Lucchini! Es ist Oma! Ich befehle es Ihnen!